Abschnitt 17 aus Deutsche Nordseeküste, Friesische Inseln und Helgoland von Hippolyt Julius Haas. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Kapitel 8: Die Nordfriesischen Inseln, Teil 4. Unter demselben Namen Halligen umfasst der heutige Sprachgebrauch alle Grasländereien, die ohne den Schutz von Dämmen den Überschwemmungen durch die See ausgesetzt sind, also auch den ganzen Vorlandssaum längs der Außendeiche, sagt Eugen Träger, der beredte Schilderer und unermüdliche Anwalt der Halligenwelt. Mit diesem Autor beschränken wir hier diesen Ausdruck auf die echten Inselhalligen, die wir weiter oben schon namentlich aufgeführt haben. Eine elfte Hallig ist das erst im Laufe dieses Jahrhunderts neu emporgewachsene und noch unbewohnte Helmsand in der Meldorfer Bucht. Eine zwölfte Jordsand bei Sylt, das nicht mehr bewohnt ist. Die Halligen sind insulare Reste des in geschichtlicher Zeit von den Sturmfluten, dem Eisgang und den Gezeitenströmungen zerrissenen Festlandes, welche das Meer ehemals im Schutze der äußeren Dünenkette abgelagert hatte. Eine Hallig steigt mit stark zerklüfteten und zerrissenen, 1,5 bis 1,5 Meter hohen Wänden senkrecht von dem Wattenplateau empor, welches um sie her bei Ebbe vom Meer verlassen, bei Flut aber wieder überschwemmt wird. Ihr Boden ist ganz eben, von größter Fruchtbarkeit und dicht bestanden mit einem feinen, kräftigen und außerordentlich dichten Gras, Poa maritima und Poa laxa, zwischen dessen Halmen weißblühender Klee und die Sude, Plantago maritima, neben vielen anderen Kindern Floras gedeihen. Bei jeder Überschwemmung lässt das Meer eine Schicht feinen Schlicks auf dem Halligboden zurück und besorgt so dessen Düngung. Die Halligen nehmen also, ähnlich wie die Lande am Nilstrom, jährlich unmerklich an Höhe zu. Gräben von verschiedener Länge und Tiefe durchziehen die Halligen, bisweilen in solchem Maße, dass sie den Wattenfahrzeugen als Häfen dienen können. Wie freundliche Oasen liegen die Halligen in der grauen, öden Wüste der Wattengefilde da. Die menschlichen Wohnstätten und Stallungen für das Vieh liegen auf Werften von etwa 4 Meter absoluter Höhe, bald nur eine, bald mehrere an der Zahl, mit Gärtchen umgeben. Bei den Häusern befindet sich der Veting genannte Teich, welcher zum Auffangen der Niederschläge dient und im Falle der Not mit seinem Wasservorrat auszuhelfen hat. Aus dem Veting werden auch die Wassertröge für das Vieh gespeist. Das Wasser für den menschlichen Gebrauch wird in etwa 10 bis 12 Fuß tiefen, aufgemauerten Zisternen gesammelt. Eigenartig ist die innere Einrichtung der mit Rohrschauben bedeckten, ziemlich hochgiebligen Häuser, mit ihren holzverschalten oder mit Kacheln verkleideten Zimmerwänden, ihren durch Türen abgeschlossenen Bettnischen, der reinlichen Küche und so fort. Eine berühmte Hallighaus-Wohnstube birgt das Könighaus auf Hoge, den Königspesel, so genannt nach Friedrich VI. Von Dänemark, der hier im Jahre 1825 einige Tage zugebracht hat. Die Halligbewohner sind von ungeheuchelter Frömmigkeit und bemerkenswerter Wohlanständigkeit, ihre Frauen züchtig, ehrbar und freundlich, dagegen von etwas schwerfälliger Bedächtigkeit, so dass es, wie Träger bemerkt, fast unmöglich erscheint, sie zu Privatleistungen zu bewegen, bei denen gemeinsames Handeln unter Aufbietung persönlicher Opfer im allgemeinen Interesse erforderlich ist. Das ist ihr Hauptfehler, ihr nationales Unglück, welches sie im Kampfe mit den Fluten der Nordsee durch schreckliche Verluste an Menschenleben, Land und beweglicher Habe gebüßt haben. Ihre hauptsächlichste Beschäftigung bilden die Viehzucht und die Schifffahrt. Die Männer der Halligen sind geborene Seeleute und sollen in dieser Beziehung von keinem Volk der Erde übertroffen werden. Im 18. Jahrhundert blieb kein Mensch, der gesunde Glieder hatte, zu Haus. Gleich im Frühjahr verschwand die ganze männliche Bevölkerung und ging aufs Schiff, um erst um Weihnachten heimzukehren. Mancher freilich hat die Heimat nicht wiedergesehen. Mitsamt den Männern von Amrum, Föhr, Sylt und den Nachbarinseln lieferten die Halligleute vorzugsweise die Bemannung der nach Indien, China oder ins Eismeer zum Walfischfang fahrenden Schiffe. Viele brachten es zu hohen Ehren und großem Reichtum, aber zäh und fest hingen sie doch immer mit allen Fasern ihres Herzens an ihrer Heimat. Eine kleinere Erwerbsquelle für die Halligbewohner bildet auch der Porren, Krabbenfang. Jede Hallig hat ihren Porrenpriel, wo selbst diese kleinen Krebse, besonders in der Zeit nach der Heuernte bis zu Anfang November, vermittelst eines besonders dazu konstruierten Netzes gefangen werden. Man nennt diesen Vorgang das Porrenstreichen. Die Fische fängt man in sogenannten Fischgärten, Faschinenreiser, die in der Gestalt eines langschenkligen Winkels auf geneigten Wattenflächen in den Boden gesteckt werden und am Scheitelpunkte des Winkels einen mit einem Netz in Verbindung stehenden Durchlass haben. Die in die Einhegung geratenen Fische ziehen sich bei Eintreten der Ebbe immer weiter nach dem Durchlass hin zurück und geraten schließlich ins Netz. In der Gegenwart soll diese Art der Fischerei immer mehr abkommen, dagegen pflegt man mit dem Stecheisen die Plattfische aufzuspießen und in den schlammigen Halliggräben die darin befindlichen Fische, besonders Aale, mit der Hand zu greifen. Die Jagd auf Vögel, Regenpfeifer, Austernfischer, wilde Enten, Gänse und so fort wird selten mehr mit dem Netz, sondern durch Schießen ausgeübt, mit besonderem Erfolge bei Nacht, indem man die Vögel durch den Schein einer brennenden Laterne anlockt. Das systematische Einsammeln der Vogeleier, Möwen, Enten und so fort, verschafft den Halligbewohnern gute Einnahmen. An den Rändern der Wasserflächen befinden sich zahllose Nester, und von hier holen sie sich ihre Ernte an Eiern und Jungen. Auf Süderoog soll es besonders von Vögeln wimmeln. Am Ende des 18. Jahrhunderts war die Menge dort so groß, dass die kleinen Leute auf Pellworm fast den ganzen Sommer hindurch davon leben konnten. Ganze Massen davon wurden ferner auf das Festland gebracht und dort von den Bauern als Schweinefutter verwendet. Des Weiteren sind die Halligbewohner nicht selten geschickte Seehundsjäger. Der Schiffszimmermann Holt auf Hoge hat im Jahre 1891 80 Stück davon erlegt, deren Durchschnittsertrag 6 Mark war, sodass ihm eine Bruttoeinnahme von 500 Mark daraus erwachsen ist. Die längste der Halligen ist Langeness Nordmarsch. Nach der Vermessung von 1882 betrug ihr Areal etwa 1025 Hektar gegenüber 1179 Hektaren, die sie bei derjenigen von 1873 bis 1874 noch besaß. Norderoog mit 16,96 Hektaren gegenüber 22,72 Hektaren 1873 bis 1874 ist die kleinste. In der Gegenwart hat die preußische Regierung die Fürsorge für die fernere Erhaltung dieser kleinen Inseln, die schon deshalb besonders geschützt werden müssten, weil sie die Wellenbrecher für das Festland bilden, besonders im Auge. 1896 bewilligte der Landtag hierfür die Summe von 1.320.000 Mark. Ein großer Teil des Verdienstes, das mit veranlasst und herbeigeführt zu haben, mag wohl dem Sekretär der Handelskammer zu Offenbach am Main, Dr. Eugen Träger, gebühren, der unablässig dafür eingetreten ist. So hat in den jüngst verflossenen Jahren Oland mächtige Dämme mit schwerer Steindecke und Busch- und Pfahlbuhnen erhalten, und nicht minder großartige Dämme wurden zur Verbindung dieser Insel mit dem Festlande bei Fahretoft, Kosten 408.000 Mark, und mit Langeness, Kosten 207.000 Mark, in die See gebaut, zum Teil unter unsäglichen Schwierigkeiten, denn die Strecke Oland-Fahretoft hat allein im Jahre 1898 infolge schwerer Beschädigung durch die Wellen an 100.000 Mark Ausbesserungskosten verursacht und musste in ihrer Anlage etwas verändert werden. Die Herstellung der Olander Dämme, deren Sohlenbreite 10 Meter beträgt, die sich zu einer Kronenbreite von 4 Metern verjüngt, an besonders exponierten Stellen aber, so am Olander Tief, 7,5 Meter groß bleibt, hat rund 90.000 Kubikmeter Faschinen, 100.000 laufende Meter Würste aus Busch- und Pfahlwerk, 200.000 Stackpfähle zur Befestigung und 4.000 Kubikmeter Felsbelag erfordert, von der massenhaft verwendeten Erde ganz zu schweigen. Zurzeit haben auch die Arbeiten zum Schutze der Insel Gröde ihren Anfang genommen, und man war im Frühjahr 1900 damit beschäftigt, an denjenigen Stellen Erde auszuheben, wo die Steindossierung angelegt werden soll. Über Hoge läuft das Kabel, das von Amrum, Pellworm und Nordstrand nach dem Festland führt. Hoge ist auch die einzige der Halliginseln, die außer Kirche und Pfarrhaus noch ein eigenes Schulhaus besitzt. Die Kirchen sind einfache Gebäude, ohne Turm, mit dem Giebel von Osten nach Westen gerichtet, wie alle Gebäude auf den Halligen, daneben ein kleines hölzernes Glockentürmchen. Im Inneren sind Gänge und Altarraum mit Ziegelpflaster versehen, der übrige Raum ist mit Meeressand bedeckt. Bänke, Kanzel und Altar sind bescheiden, ohne viel Schmuck. Dem Langenesser Gotteshaus fehlt das Glockentürmchen an der Seite. Das Zeichen zum Beginn des Gottesdienstes wird hier mit der Kirchenflagge gegeben. Von besonderem Interesse sind auch die Friedhöfe mit manchen alten Grabsteinen und bemerkenswerten Inschriften darauf. Den alten Kirchhof von Nordstrande-Schmoor haben die Wellen zerstört, und aus dem tiefen Schlamm schauen die Reste der Särge und die Skelette der Toten hervor. Auf verschiedenen Halligen sind Schulen. Wo das nicht der Fall ist, da werden die schulpflichtigen Kinder in Pension gegeben. Die Postverbindung mit den Halligen erfolgt über Husum Nordstrand, von hier weiter durch einen Postschiffer 2 bis 3 Mal in der Woche. Bei starken Stürmen oder bei schwerem Eisgang erleidet dieselbe natürlich allerlei Unterbrechungen von kürzerer oder längerer Dauer. Dies war beispielsweise im Winter 1888 der Fall, wo man auf Hoge und Gröde noch am 22. März, den 91. Geburtstag des damals schon seit 14 Tagen entschlafenen Kaisers Wilhelm I. feierte. Die Telegrafenverbindung Hoges mit der Festlandküste war damals noch nicht vorhanden. Ende von Abschnitt 17. Gelesen von Klaus Missfeld.